45 Minuten wird Moneypenny aus New York mal zeigen, was sie in New York auflegt. Moneypenny ist in New York sehr bekannt als DJ, Produzent, Remixer und natürlich auch für die Brand X Charts. HR3 Club Night mit Sven Veth. Wie schon angekündigt, habe ich jetzt Moneypenny hier neben mir stehen. Sie wird jetzt die nächsten 45 Minuten Dampf machen. Hi Moneypenny, so introduce yourself. Hello. First, then we get hard. Yeah. Wow, this is great. HR3 Club Night mit DJ Moneypenny. Thank you. hard. Female power in Frankfurt. Yeah, we go hard. We'll be right back. Thank you, Moneypenny. H3 Club Night. Es geht weiter mit Sven Fate. HR3 Club Night. We'll be right back. So, die erste war Odyssey of Noises. Das ist jetzt die neue vom Dark Dance to Trance. Where is Dark? Ich mache jetzt eine Frankfurt-Stunde. Alle Produktionen, Neuerscheinungen aus Frankfurt jetzt in dieser Stunde. Where is Dag? Auf jeden Fall ist Dag heute Abend im Omen. Heute Abend ist im Omen die Groove einjährige Party mit DJ Max Boone, DJ Pauli und meiner kleinen Wenigkeit. Das nächste Projekt Resistance D, Cosmic Love, ein neues Frankfurter Projekt. Gruß an den Pascal. We'll be right back. Ja, das ultimative Frankfurt Tracks Doppelalbum wird erscheinen Anfang Februar. Wir haben hier schon die Weißmuster liegen und das ist ein Track vom Delirium. Bum, bum. Also ein Gruß an die Delirium Posse. R3 Club Night, No More Ugly Germans. Ich glaube, ihr wisst alle Bescheid. Dieser Track ist von Tala für No More Ugly Germans. Und unsere PCP-Jungs wollen ganz recht herzlich den Jens Lissert grüßen. Der nächste Track. Was geht denn ab? Was geht denn ab, ihr? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Fick dich, dich doch mal! Das geht nach. Skydiver auf Force Inc. Ja. Club Night. HR3. Escalation EP. HR3 Club Night mit Sven Veit an den Turntables. We'll be right back. sound and vision to the pattern of his brainwaves. I think it can make for a much deeper discussion. Auch on No More Ugly Germans, TNI, Paris. bei Club Night mit Sven Feth heute an den Turntables. Ich spiele jetzt schon ungefähr seit 45 Minuten nur Frankfurter Produktion, No More Ugly Germans LP, Frankfurt Tracks LP, Doppel-LP, daraus jetzt wieder ein Stück. Gruß an Amir. We'll be right back. So, das waren satte 50 Minuten Frankfurt Production, Frankfurt Tracks, No More Ugly Germans und, und. Es geht weiter mit aktuellen Prättern. Und nicht vergessen heute Abend, Groove Mega Party Ummeln. Música ahí tremenda. Christmas. And a happy new year. We'll be right back. Yeah. At last, I got to the lighthouse. Good evening, Mr. Hockerström. Me flip and rip on the freedom tip. Yeah. Watch me flip and rip on the freedom tip. We'll be right back. H3 Club Night. Ja, das ist meine letzte Sendung in diesem Jahr. Wir hatten heute Moneypenny, wir hatten eine Stunde Frankfurt. Jetzt wird noch ein bisschen Trance und dann ab ins Open. My Club Night. So, hiermit verabschiede ich mich für heute Abend. Wir hören uns wieder im Februar. Ich wünsche euch allen ein gesundes Neues. And a spacey new year. Cyberpunk 92, die Silvesterparty im Omen. Mit DJ Pauli und Sven Feht. Thank you.